Was ist Ihnen denn in Ihrer Anwaltstätigkeit alles widerfahren? Ich hatte zunächst sehr viel Erfolg in den ersten beiden Jahren und konnte von meiner Praxis gut leben. Das heißt, ich brauchte mir keine wirtschaftlichen Sorgen zu machen. Dann aber kam sozusagen als vorgezogene Krönung ein Millionenmandat auf mich zu. Das ist mir von meinem damaligen Vermieter empfohlen worden. Der war nämlich selbst Steuerberater einer großen Weingroßhandlung. Und diese Weingroßhandlung kam ins Gerede, weil der Inhaber einen Suizidversuch hinter sich gebracht hat. Also hieß es, da scheint es finanziell nicht ganz so zu klappen. Und es kam dann zu einem Gläubigerauflauf, die versuchten, gelieferte Weine, die aber noch nicht bezahlt worden waren, dann aus den Fässern, aus den Tanklagern dieser Weingroßhandlung wieder für sich zurückzuholen. Das ging aber nicht. Und dann kamen 4 Weinkaufleute auf den Plan, die jetzt die alte Weingroßhandlung übernehmen wollten, den früheren Besitzer ausboten wollten. Und das war der Punkt, wo ich von Gläubigern gebeten wurde, deren Rechte hier wahrzunehmen. Das war nicht juristisch gesehen nicht weiter schwierig, aber weil es ein Politikum zu werden drohte, war es doch eine schwierige Sache. Die Kreissparkasse hatte sich bereits auf die Seite der Übernehmer gestellt und die haben dann sehr viel Unruhe in das Geschehen hineingebracht, indem sie dann das Gerücht streuten, die Gläubiger müssten auf einen großen Teil ihrer Forderung verzichten. Die Gläubiger, das waren unter anderem einige Mandate von mir. Und hier habe ich dann nachgeforscht, ob dieses Ansinnen gerechtfertigt war. Sehr bald habe ich festgestellt, es waren also nichts als böswillige Gerüchte und die neuen Übernehmer wollten praktisch für kein Geld, wollten sie eine funktionierende Weingroßhandlung erwerben, die damals schon weltweite Kontakte hatte und ca. 40 Millionen D-Mark umsetzte, also einer der größeren Weinhandlungen. Und was für einen Wert hatte diese Firma? Das lässt sich schwer schätzen, aber bestimmt hatte sie einen Wert von 10 bis 15 Millionen D-Mark, wenn man die Gebäudlichkeiten und alles mit einbezieht. So, und diese Möglichkeit, die Weinhandlung aus den Klauen der eigentlich unvermögenden Übernehmer wieder herauszuholen, die habe ich dadurch bekommen, dass ich für die Gläubiger versuchte, einen zu großen Forderungsverzicht von Beginn an abzublocken. Das gelang mir aber nicht, weil die Kreissparkasse sich mit den neuen Übernehmern ins Benehmen gesetzt hatte und die neuen Übernehmer dann mit Angeboten aufwarten konnten, die vielleicht den Gläubigern als der Spatz in der Hand, als besser als nichts empfohlen wurde, weil im anderen Falle, im Konkursfalle, die Gläubiger befürchteten, nichts zu bekommen, weil sie ihren Eigentum teilweise nicht nachweisen konnten, das Eigentum an den gelieferten Weinen. Das war die Ausgangssituation und dann habe ich festgestellt, dass in der Tat diese Koalition von Kreissparkasse und neuen Übernehmern mit falschen Vorstellungen und falschen Gerüchten hier versuchte, die Gläubiger zu schädigen. Und das war dann natürlich meine Aufgabe, das zu verhindern. Das soweit zum Ausgangspunkt dieses Falles, der mich dann so lange verfolgt hat. Es ging hauptsächlich darum, dass die Gläubiger, also diese die Belieferten, Schwierigkeiten hatten nachzuweisen, dass ihnen der Wein gehört? Das war natürlich ein Aspekt dieser Sache. Natürlich konnte durch entsprechende Kellerbücher, hätte man genau nachweisen können, wo die einzelnen Lieferungen hingegangen sind und in welche Tanks sie eingefüllt worden sind. Aber dann hat man gesagt, die Kellerbücher wären gefälscht gewesen. Und das war eine Behauptung, die man so schnell nicht widerlegen konnte. Deswegen war für die Mandanten per Saldo ein deutliches Risiko, hier mit ihren Forderungen zu einem großen Teil auszufallen, wenn das richtig gewesen wäre, was die Übernehmer hier auch schriftlich in Zeitungsartikeln und so weiter dann verbreitet haben. Wie ging es dann weiter? Es ging weiter, dass ich diese Übernahme dann in großem Umfang angefochten habe. Ich hatte erstklassige Informationen von meinem Vermieter, der gleichzeitig, wie gesagt, der Steuerberater dieser Firma war und der sich an der Ehre gekränkt fühlte, weil er falsche Bilanzen erstellt haben sollte. Und dann hat er mir, die auch im Einverständnis mit seinem Mandanten, die notwendigen Informationen gegeben, dass ich mir ein Bild machen konnte, hier sollten die Gläubiger in großem Stile übers Ohr gehauen werden. Und dann habe ich damals einen Strafantrag wegen Gläubigerbetruges gestellt und das hat die Staatsanwaltschaft dann in bemüßigt, hier auch die Kreissparkasse zu durchsuchen nach entsprechenden Unterlagen und sie ist hier sehr fündig geworden. So fündig, dass man eigentlich nach den Unterlagen klar von einem Betrug ausgehen musste. Kam es zu einer Hausdurchsuchung bei der Sparkasse? Ja. Das war selten, ne? Naja, aber die haben angeblich hat die Sparkasse dann kooperiert und hat alle Unterlagen rausgegeben. Ja. Und da wurde man fündig? Da wurde man fündig und hat hier Unterlagen, beispielsweise ist die Kreissparkasse sollte ja dann den Übernehmern Kredite geben. Und bei 3 Übernehmern hat sie das abgelehnt, weil die kein nennenswertes Vermögen besäßen. Das heißt also, kreditwürdig waren sie nicht, aber sie haben sich verpflichtet, für etliche Millionen Bankbürgschaften zu stellen und den Übernahmepreis in Form von Kommanditeinlagen zu zahlen. Was natürlich, wenn die Leute praktisch nicht kreditwürdig waren, war das natürlich schon ein Betrug. Das hieß, sie haben nichts und bei pflichtgemäßer Prüfung ihrer Unterlagen hätte die Sparkasse ihnen kein Geld geben dürfen. Das Gegenteil ist aber passiert. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Verpflichtung der Übernehmer, hier frisches Geld in die Firma reinzustecken, in Höhe von 5 Millionen Kommanditanlage, dass sie diese Verpflichtung A nicht erfüllt haben und B nicht erfüllen konnten. Das habe ich als Betrug gebrandmarkt, aber weil die Kreissparkasse ja mit im Boot war, hat die Kreissparkasse hier versucht, mit der Behauptung, die Bürgschaften, die hier notwendig sind, um den Kapitaldienst der Firma aufrechtzuerhalten, die sind ausreichend und nur das war ja letztendlich Geschäftsgrundlage des Vergleichs zwischen den Übernehmern und den Gläubigern der Firma. Die sollten Geld bekommen, ob jetzt über eine Bürgschaft oder über eine Kommanditanlage, das wäre doch gleich, aber es ist ein großer Unterschied. Ausgangspunkt ist hier die finanzielle Verpflichtung der Übernehmer, ob man eine Bankbürgschaft stellt oder eine Kommanditeinlage bringt. Die Kommanditeinlage ist sozusagen à fond perdu. Die wird als Fremdkapital wird die dann in die neue Firma eingezahlt. Und wenn man jetzt hier nur eine Bürgschaft gibt, dann heißt es, man verpflichtet sich für das Geld, das eingezahlt wird, dass das in jedem Falle an die Bank zurückgezahlt wird. Aber Tatsache war, mit der Bankbürgschaft haben sie kein bares Geld gegeben, sondern haben nur gepokert, ob hier noch Geld gebraucht wird. Und weil sie genau wussten, es wird kein Geld gebraucht, das heißt, sie konnten mit der vorhandenen Substanz, konnten sie alle Gläubiger bezahlen und sie haben noch eine Menge übrig behalten. Das heißt, es war letztlich ein Geschenk für die Übernehmer. Und die Gläubiger sollten es bezahlen. Das haben Sie aufgeklärt, kann man sagen? Das habe ich aufgeklärt. Nur dann hatten Sie die Sparkasse als Feind. Richtig, aber dann eben, weil es die örtliche Sparkasse war, auf der ganzen Linie. Und da war vielleicht auch ein Vorstand, Bürgermeister? Da war ein Vorstand, der sehr einflussreich war, der schon seit 30 Jahren hier Vorstand der Kreissparkasse war. Die hatten Sie dann mit als Gegner? Richtig. Und der war wieder verbandelt, weil er eine hohe Funktion in der örtlichen CDU hier bekleidete. Der war verbandelt mit der gesamten CDU, die damals 40 Jahre lang die Geschicke des Landes Rheinland-Pfalz mit als Mehrheitspartei entscheidend mitbestimmen konnte und mitbestimmt hat. Sie hatten eine Beziehung, die 40 Jahre lang bestanden hat, gestört? Ja. Wie wirkte sich das denn später aus? Man hat sich gerecht, kann man sagen. Man hat sich gerecht und man hat eigentlich die Landesregierung dann auf den Prozess hingewiesen. Und ehe ich es überhaupt wusste oder merkte, dass es sich um einen politischen Prozess handelte, hieß es nur, wenn der Rechtsanwalt Schmidt seine Prozesse gewinnt, dann ist für uns als Land Rheinland-Pfalz ist die wichtige Weinfinanzierung damit in Misskredit gebracht worden. Und das hatte folgende Bewandtnis. Damals wurden alle Weinlieferungen mit sogenannten 3-Monats-Wechseln bezahlt. Wenn der Wein dann getrunken oder verkauft war, dann hat ja der Käufer sozusagen den Gegenwert, hat er ja durch seinen Verkaufspreis vereinnahmt, und dann konnte er den ihm nach 3 Monaten vorgelegten Wechsel auch leicht bezahlen. Das war also hier gang und gäbe, und weil hier die Kreissparkasse hat hier erst dem früheren Inhaber eine hervorragende Bonität bescheinigt. Das heißt, er konnte so viel Wein kaufen gegen Wechselverpflichtungen, wie er wollte. Und diese gesamte Verpflichtung war eben hinterher juristisch auf dem Prüfstand. Es war zu prüfen, ob die Kreissparkasse hier leichtfertige Kredite vergeben hat und ob sie nicht hier auch haften würde. Und das wollte das Land Rheinland-Pfalz vermeiden, indem sie sagte, hier, Schmidt darf die Prozesse nicht gewinnen, dann passiert uns nichts. Und diese Vorgabe, die wurde dann auch hier bei unserem Landgericht in Trier, aber ganz brutal mir gegenüber als junger Anwalt durchgesetzt. Ich bekam beispielsweise keine Termine für Wechselsachen. Plötzlich? Ja, ich meine, bei einem Wechsel muss man ja sofort, beim Wechselprozess, der ist allbedürftig, muss sofort ein Termin gesetzt werden. Ich bekam eben keine Termine. Man hat das auch nicht begründet. Hat uns verschleppt? Ja. Wie lange? Ja, das war nach bestimmt ein halbes Jahr. Und dann hat man aber auch meine anderen Klagen, die ich eingereicht habe, das waren also keine Wechselklagen, die hat man auch nicht terminiert. Es war also ein richtiges prozessuales Aushungern von mir als jungem Anwalt. Das habe ich mir dann nicht gefallen lassen. Betraf es noch andere Rechtssachen außer die den Weinskandal? Damals nicht, nein. Es ging immer um den Wein. Es ging um den Wein und es ging auch darum, dass ich mich hier vehement zur Wehr gesetzt hatte, weil natürlich auch mein Renommee auf dem Spiel stand als junger Anwalt. Kann ich mich jetzt hier gegen Widerstände bei Gericht oder wo auch immer durchsetzen mit ganz klaren, klar belegbaren Ansprüchen, die eben die Mandanten betrafen und die sie teilweise ja an den Bettelstab bringen würden, wenn ich das nicht damals hätte durchfechten können. Hätte so ein Wechselprozess innerhalb von wenigen Tagen geschehen müssen? Ein Wechselprozess spätestens muss der in 2 Wochen terminiert sein, auf längstens 4 Wochen. Also wenn man die Klage... Aber es dauerte dann ein halbes Jahr. Es dauerte ein halbes Jahr. Ja. Und letztendlich haben Sie nichts gewonnen in den Fällen? Ja, ich habe 2 Wechselprozesse habe ich gewonnen. Das Geld wurde auch bezahlt. Und als ich diesen Erfolg hatte, dann kamen die vielen, vielen Gläubiger natürlich massenweise zu mir. Und das hat natürlich die Landesregierung und die Sparkasse befürchtet, dass jetzt hier die beiden Wechselkläger, die ich erfolgreich vertreten habe, dass jetzt auch die anderen, die keine Wechsel hatten, ebenfalls mit ihren Ansprüchen durchdringen würden. Das waren immer die gleichen Sachverhalte, bloß andere Personen. So ist es. Also fast die gleichen Sachverhalte, nur dann an andere Personen, an leicht andere Umstände. Ja, und dann habe ich versucht, diese eigentlich bösartig entschiedenen Prozesse, es waren in dem Sinne, konnte man sagen, dass es Rechtsbrüche waren, weil die Klagen, die ich geführt habe, basierten auf zwei Anspruchsgrundlagen. Einmal vertraglichen und einmal gesetzlichen, also Betrug. Und in beiden Anspruchsgrundlagen war ja derselbe allgemeine Sachverhalt drin untergebracht. Nur hat das Gericht, als es die gesetzlichen Ansprüche, Betrug und so weiter abhandelte, wichtige Einzelheiten des gesamten Geschehens einfach verändert. Und diese Einzelheiten hätten aber dann dazu geführt, dass ich bei den vertraglichen Ansprüchen hätte ich dann ohne weiteres obsiegen müssen. Aber innerhalb desselben Prozesses, desselben Urteils hat das Gericht mit verschiedenen Sachverhalten gearbeitet. Also ein offenkundiger Rechtsbruch. Das habe ich dann auch so, ja, in meiner damaligen Unerfahrenheit habe ich das auch so angeprangert. Aber hätte das Gericht denn, so wie es das gemacht hat, mit den falschen Sachverhalten, auch in den ersten gewonnenen Wechselprozessen so arbeiten können, theoretisch wenigstens, wenn es gewollt hätte? Das heißt, es hat so gearbeitet, das Landgericht, aber beim Oberlandesgericht Koblenz habe ich dann gewonnen. Die haben dann kurzerhand den Wechselanspruch als gegeben angenommen und das war dann der Aufruf an die anderen Gläubiger. Der Rechtsanwalt Schmidt hat hier eine Sache gegen die Firma Brösch gewonnen, der wird auch die anderen Gläubiger erfolgreich hier vertreten können. Ja, dann sind mir innerhalb von wenigen Wochen hatte ich dann insgesamt Klagen von über 2,5 Millionen Streitwert, was natürlich für einen jungen Anwalt extrem selten ist. Und das heißt, die Neider aus den eigenen Reihen standen bildlich gesehen schon praktisch Schlange. Dann habe ich, weil ich diese eigenen Neider sehr wohl in meinen Kalkül einbezogen habe, habe ich insbesondere Trierer Kollegen von einflussreichen Büros, habe ich rechtsschutzabgesicherte Mandate von mir aus abgegeben, weil ich merkte, alleine kann ich diese Verfahren nicht gewinnen, trotz bester Ausgangslage. Wegen der Widerstand bei Gericht war zu groß und die Kollegenschaft hat es mir überhaupt nicht gegönnt, als Newcomer direkt hier diese großartigen Mandate zu übernehmen. Also habe ich einen großen Teil meines wirtschaftlichen Erfolges auf Trierer Büros aufgeteilt. Aber selbst das hat nichts geholfen. Denn hinterher waren meine Vorwürfe, ich wäre und meine Mandanten wären Opfer von Rechtsbeugen geworden. Die haben dann letztlich das gesamte Verfahren auf eine eigene Schiene gebracht. Das heißt, es durfte nicht wahr sein, dass hier das Gericht hier politisch eigentlich manipuliert war. Und hinterher ging es nur noch diesen Eindruck, der klar war und der unwiderleglich war, diesen Eindruck dann eben von der Justiz aus zu widerlegen. Und dann begann der richtige Kampf, dass ich hier auf diesen Betrug, vielfachen Betrug, und nicht nur den Betrug, sondern auch im Zusammenhang damit standen auch falscher Prozessvortrag, man nennt das Prozessbetrug, und die Kollegen haben sich insoweit auch gegen Standesrecht einfach eindeutig vergangen und das habe ich dann alles eben aufgepiekst, aber keiner hat sich mehr darum gekümmert. Es musste der Eindruck hier verwischt werden, dass das Gericht hier Rechtsbruch gemacht hat. Und das war dann hinterher die Auseinandersetzung, die ich deshalb nicht weiterführen konnte, weil man mir hier selbst dann ein Strafverfahren angehangen hat wegen Beleidigung und angeblicher Verleumdung. Und in dem Strafverfahren wurde gelogen, was das Zeug hielt. Und hinterher habe ich dann versucht, den Oberlandesgerichtspräsidenten, der jetzt mit zu den Strafantragstellern gehörte, hier zu veranlassen, Dienststrafakten, in die man normalerweise nicht einsehen kann, jetzt bei Gericht vorzulegen, zum Nachweis dessen, dass er die Prozesse ja manipuliert hatte. Und als dieser Antrag von mir kam, der gar nicht hätte zurückgewiesen werden können, weil jedes Gericht ist verpflichtet, die Wahrheit aufzudecken, und dass dieser Teil der Wahrheit hätte praktisch mir in vollem Umfang Recht gegeben und hätte die gesamte Gegenseite diskreditiert. Also sprang der Staatsanwalt auf und hat, um diesen Beweisantrag zu kontern, gesagt, dieser Angeklagte Friedrich Schmidt, jetzt hat er sich gezeigt, er kennt nur zwei Arten von Urteilen. Wenn er oder seine Mandant gewinnt, dann sind es Urteile. Wenn er aber verliert, ist es eine Rechtsbeugung. Dagegen habe ich mich verwahrt, und er sagt, diesen Angeklagten müssen wir deshalb psychiatrisch untersuchen, ob er überhaupt schuldfähig ist, ob er überhaupt noch die Einsichtsfähigkeit hat, zu sagen oder zu wissen, was er sagt. Und dann kam die Geschichte, dass hier ein Professor der Psychiatrie diese umfangreichen Akten bewerten sollte, obwohl er keine Ahnung hatte, weshalb teilweise scharf formulierte Schreiben da drin waren, was der Hintergrund war. Und der hat dann in der Tat das Gutachten, das man ihm praktisch abverlangt hat, hat er dann in die Welt gesetzt, indem er sagt, ich kann zwar genaueres nicht sagen, aber die Schriftsätze geben mir den Eindruck, dass der Rechtsanwalt Schmidt hier in seinem Kampf gegen die Justiz nicht mehr klar sieht und hier in seiner Verbitterung und Wut jetzt nur noch verbal um sich schlägt. Das erschiene ihm als Psychiater irgendwie krankhaft bedingt zu sein, und deswegen könne ich nicht bestraft werden, wenn da Beleidigungen oder Verleumdungen hier mir zur Last gelegt werden. Ich hatte damals die Konsequenz dieses Gutachtens, habe ich mir schon ziemlich genau überlegt, aber ich war immer noch der Meinung, dass ein solches völlig gegen die Regeln der Wissenschaft erstelltes Gutachten niemals Grundlage dafür sein könnte, mir den Beruf zu entziehen. Der Sachverständige hätte eigentlich ebenso gut auch eine Ausbildung als Rechtsanwalt haben müssen, um die Arbeit eines Rechtsanwalts beurteilen zu können. Richtig, genau. Um eine scharfen, teilweise natürlich scharfen Formulierungen zu beurteilen, ob die in dem Zusammenhang eben gerechtfertigt sind oder nicht. Hat er versucht, das zu kontrollieren? Nein. Hat er sich überhaupt über die Rechtslage geäußert? Überhaupt nicht. Gar nicht. Gar also nicht. Sozusagen, ich habe keine Ahnung von Gesetz und Ordnung. Nein, das hat er nie gesagt. Also man hätte es ihm unterstellen können. Er denkt so, ich habe ja keine Ahnung von, ich brauche das nicht, also brauche es nicht wissen. Und ja, es reicht mir, dass der Herr Friedrich Schmidt eben scharf formuliert. Genau. Ja. Die Gerichte haben wahrscheinlich sowieso schon irgendwie recht. Richtig. Und dann kam hinterher etwa 3 Jahre später, wurde als das Berufsentzugsverfahren zunächst auf sein Gutachten gestützt war, dann hat er sich öffentlich geäußert, weil er öffentlich unter Druck kam, dieses Gutachten wäre nicht dafür geeignet, hier eine so weitgehende Entscheidung wie den Berufsentzug zu tragen, weil ich als Betroffener hier ja ihm keine Rechenschaft gegeben habe, keine Antworten geben konnte, warum ich derart hart formuliert hatte. Sie hätten die Antworten noch geben können. Selbstverständlich. Ich hätte mich jederzeit rechtfertigen können. Aber kann man sagen, er hat es unterlassen, Ihnen die Fragen zu stellen? Oder hatten Sie gar nicht mit ihm Kontakt? Ich weiß es nicht. Ich hatte gar keinen Kontakt. Ich wollte auch keinen Kontakt mit ihm haben, weil ich ja sah, dass die Staatsanwaltschaft hier nur sozusagen ein ganz anderes Kampffeld betreten hatte, weil sie keine Argumente mehr gegen mich aus der ursprünglichen Auseinandersetzung hatte. Aber diese Argumente, die hinterher dann kamen, als er öffentlich unter Druck kam, die hätten ja vorher auch schon gegolten, bevor er überhaupt ein Gutachten über sie geschrieben hat. Natürlich, natürlich. Dann hat er eigentlich auch die Falschheit des ganzen Gutachtens selbst schon bestätigt, richtig? Ja, aber er hat sich wunderbar hier herausgeredet. Er hat nämlich die Justiz selbst dafür verantwortlich gemacht, sagt, die Justiz muss sich letztendlich, muss ich sagen, wenn sie falsche Unterlagen liefert, dass ich dann kein richtiges Gutachten schreiben kann. Ja. Aber die Folge war dann beim Anwaltsgerichtshof? Ja, zunächst beim Anwaltsgerichtshof hat man nicht weiter kein anderes Gutachten eingeholt, obwohl ich ein mich voll rehabilitierendes psychiatrisches Gutachten eines Professors vorgelegt habe. Man hat einfach, obwohl die Pflicht gewesen wäre, hier weitergehend aufzuklären, auch meinen Professor persönlich zu hören, man hat einfach gegen mich, kurzerhand gegen mich entschieden, durch Sachverhaltsfälschung und hat mich dann gezwungen, zum BGH zu gehen. Und da lag das, die Akte auch erstmal mehr als ein Jahr. Und, aber es war ein Widerruf der Zulassung als Anwalt schon. Ja, ja. Und den hatten Sie beim Anwaltsgerichtshof nicht abwenden können? Nein, ich habe diesen Prozess verloren und musste in die Beschwerde gehen zum Bundesgerichtshof, ja. Aber diese Beschwerde hatte sozusagen aufschiebende Wirkung. Ich konnte also weiterhin, konnte ich praktizieren. Nur in dieser Zeit habe ich keinen Prozess mehr gewonnen, weil die Bewertung des Oberlandesgerichtspräsidenten, ich würde an Schwäche meiner geistigen Kräfte leiden, die musste ja dann irgendwo dann sich in der Praxis, musste die sich ja dann zeigen, dass ich keinen Prozess gewinne. Und das genauso haben mich alle Richter aus dem Bezirk Trier behandelt. Ich habe etliche andere Mandate außerhalb des Bezirks gehabt, wo ich also auch schwierige Sachen gewonnen habe, aber hier im Gerichtsbezirk Trier konnte ich nichts mehr gewinnen. Wie ging es am BGH weiter? Der BGH wollte er einen eigenständigen Gutachter einsetzen. Ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, es gibt genügend Gutachten über mich, denn mittlerweile waren 4 Gutachten erstellt worden und diese kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es waren 2 sogenannte Schriftgutachter, die mich nie gesehen hatten, nur anhand meiner scharfen Formulierungen sagen sollten, ob ich jetzt hier psychiatrisch auffällig bin oder nicht. Und ich hatte 2 Gutachter meines Vertrauens, die mir völlige Normalität bescheinigt hatten. Jetzt hat der BGH eben alle Gutachter nach Karlsruhe geladen. Alle 4. An 2 verschiedenen Terminen und jeweils einen Gutachter meines Vertrauens und einen sogenannten Schriftgutachter. Und die haben mich dann erlebt in der mündlichen Verhandlung, wo es für mich natürlich um alles oder nichts ging, ob ich meine Berufszulassung erhalten könnte oder nicht. Und dann nach etwa 2 Stunden, als die mündliche Verhandlung so gut wie vorbei war, habe ich dann die beiden Gutachter oder den Gutachter, der mich als nicht gesund in seinem Gutachten bezeichnet hatte, den Schriftgutachter, habe ich gesagt, Herr Professor Glatzel, Sie haben mich jetzt 2 Stunden hier erlebt, können Sie Ihr Gutachten aufrechterhalten, dass ich krank bin oder kommen Sie zu einem anderen Ergebnis? Und dann hieß es, nein, krank sind Sie nicht. Und dasselbe hat dann der Professor Erhard aus Marburg bestätigt, der ebenso in seinem Schriftgutachten zum Ergebnis gekommen ist, ich wäre krank. Meine beiden Gutachter, die ich sozusagen selbst bestellt hatte, die haben natürlich, sind bei ihrer für mich günstigen Aussage geblieben, sodass der BGH hinterher 4 Gutachter und 4 übereinstimmende Ansichten hatte, Friedrich Schmidt ist nicht krank. Und es ging in dem Verfahren nur um die Frage Krankheit, ja oder nein. Aber dann kam etwas ganz, ganz Außergewöhnliches und etwas Widersprüchliches vom BGH, nicht wahr? Ja. Etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Der BGH hatte rein juristisch und auch statistisch gesehen, keine Möglichkeit, mir Unrecht zu geben. Und dann kam er aber auf die Idee, zu sagen, ich wäre zwar medizinisch gesehen, wäre ich nicht krank, aber ich wäre, das hätte sich ja aus allen hier zitierten Schriften, hätte sich dieses Bild verfestigt, ich wäre so unangepasst und das wäre für den BGH einer Krankheit gleichzusetzen und mit der schönen Begründung, wenn ich wirklich krank wäre, dann könnte man mir ja nach dem Gesetz die Berufszulassung entziehen. Aber wenn ich jetzt sozusagen ohne krank zu sein den Justizbetrieb total lahmlege, dann müsste mich also dieselbe Rechtskonsequenz treffen. Sie hatten dann einen Staatsanwalt, der sagte, wenn Sie sagen, nur die Prozesse, die Sie gewinnen, sind Urteile und die, die Sie nicht gewinnen, wären Rechtsbeugung, dann wären Sie krank. Aber es gab ja über Jahre hinweg auch Gerichtsurteile, wo Sie nicht gesagt haben, dass das Rechtsbeugung war, die Sie aber nicht gewonnen haben. Sie haben auch Fälle schon verloren. Ja, das war natürlich vom Staatsanwalt, seine Begründung war, aus den Fingern gesogen war, lügenhaft und traf den Sachverhalt überhaupt nicht. Und wie viele Gerichtsverfahren hatten Sie überhaupt so vor diesem Weinskandal gehabt? So kann man knapp sagen. Ja, ich kann sagen, ich habe also jährlich habe ich etwa 400 neue Mandate bearbeitet. Davon waren geschätzt mindestens 15-20% waren Gerichtsverfahren. Und wie viele davon haben Sie gewonnen oder verloren von diesen ganzen? Und der, also ich denke, dass ich eher einen positiven Anteil hatte von etwa 60%, 65% der Urteile, die ich erstritten hatte, waren dann zu meinen Gunsten, weil ich auch sehr defensiv war, bei Gericht Klage einzulegen. Ich habe mir erst immer genau gesagt, wenn es ein Risiko gab, habe ich den Mandanten darauf hingewiesen. Und wenn das Risiko mir zu groß erschien, habe ich gar nicht erst die Klage erhoben. Aber 40% etwa haben Sie verloren. 40% habe ich etwa verloren, kommt auch daher. Vergleiche auch noch, ne? Vergleiche kamen auch noch irgendwie dazwischen. 10% davon Vergleiche? Das ist also im Nachhinein schwer zu sagen. Einen Vergleich habe ich in dem Sinne nicht als Verlust angesehen, denn die Vergleiche waren von mir immer mit dem Mandanten besprochen. Ja. Und von daher habe ich die Vergleiche jetzt, sagt man, nicht in dem Sinne als Prozessgewinn gezählt. Ich habe nur Prozessverlust und Prozessgewinn und da war ich also deutlich auf einem Gewinnquotienten von zwischen 60-65%. Ja, wenn man 40% verliert, müsste man eigentlich sagen, Sie hätten dann ja eigentlich auch diese Niederlagen bemängeln müssen. Haben Sie aber nie. Nie, nein. Nie. Außer in diesem Weinskandal, wo so Sie wussten, dass Sie erst gewonnen haben. Ja. Zweimal gewonnen und dann nichts mehr gewonnen. Ja. Und dann mit typischer Sachverhaltsmanipulation übelsten Zuschnitts habe ich dann diese Prozesse verloren. Und daraufhin kam dann irgendwann der Widerruf der Zulassung, weil man sagte, weil Sie diese Verluste im Zusammenhang mit diesem Weinskandal da angeprangert haben, deswegen wären Sie irgendwie nicht normal. Ja. Aber die Unlogik kommt ja schon dadurch zustande, da man ja nicht gesagt hat, diese früheren 40%, die hatten Sie ja so hingenommen. Ja, insbesondere hat der Oberlandesgerichtspräsident, um seine These zu stützen, hat eine Befragung bei allen wesentlichen Richtern des Landgerichtsbezirks Trier durchgeführt, wie ich mich vor Gericht denn hier verhalten würde. Und da hieß es in allen anderen Verfahren als dem Brösch-Verfahren korrekt und unauffällig und beanstandungslos. Und diese Begutachtung von den Richtern, die wurde hinterher revidiert, weil die natürlich den Oberlandesgerichtspräsidenten in seiner Einschätzung völlig Lügen straften, dann haben es die Richter wirklich auf sich genommen, eine einmal abgegebene Beurteilung von mir dann teilweise hinterher erheblich zu verschlechtern und zu widerrufen und zu sagen, nein, wir haben das und jenes nicht beachtet. Also im Grunde genommen ist also der Rechtsanwalt Schmidt, machte uns hier in der extrem viel Arbeit in der Sache Bosch und haben dann praktisch die positiven Bewertungen, die sie vorher ausdrücklich zu Papier brachten, haben sie nicht mehr wiederholt. Und das ist natürlich alles im Verfahren wegen Widerrufs meiner Berufszulassung, ist das alles unter den Tisch gefallen. Man hat also, kann sagen, geschlossen, konsequent gegen sie gearbeitet. Man wollte mich einfach kaputt machen. Oder und auch zeigen, wenn wir das wollen, schaffen wir das auch und als Drohung gegen übrige Rechtsanwälte, die so werden so könnten wie Sie. Ja. Jeder Rechtsanwalt, der so arbeiten würde wie Sie, könnte sich überlegen, was man bei dem Herrn Schmidt gemacht hat, das kann man auch bei uns, da sind wir lieber ruhig und leise. So ist es. Und das war damals eine eindeutige Erkenntnis bei den Anwälten. Ja, von den Kollegen habe ich dann in Gesprächsweise gehört, ja, natürlich haben Sie recht mit Ihrer Kritik. Aber wer das so sagt wie Sie, muss damit rechnen, dass er eben seinen Beruf verliert oder muss sicher damit rechnen. Und für mich war es also eigentlich gar keine Frage, weil ich natürlich das auch auf mich zukommen sah, nach den Bösartigkeiten der Justiz. Aber ich habe 2 Jahre lang sehr darunter gelitten, dass ich alle hiesigen Mandanten, denen hätte ich ja sagen müssen, nach einer gewissen Zeit, ihr habt bei mir keine Chance, ich stehe bei der Justiz auf der Abschussliste. Und wenn er zu mir kommt, das ist sozusagen die sichere Niederlage, die sie dann eben einkalkulieren müssen. Das habe ich auch später gesagt, weil ich dann meine Tätigkeit mehr in den außergerichtlichen Bereich hier verlegt habe und hatte dann auch einen Mandanten, der mich sehr unterstützt hat. Er war also ein mittelständischer Unternehmer, der die Justiz kannte, am eigenen Leib kannte, wie sie war. Und den habe ich damals wirklich viel, viel Geld, habe ich dem gespart. Und von daher war es so, dass ich ja noch bis zum letzten Tag arbeiten konnte und hatte immer noch einen ordentlichen Überschuss aus meiner Praxis. Der Herr Rechtsanwalt Plantico was Ähnliches. Der hat ja auch gerügt bei Gericht, das eine und andere. Aber er hat sich nicht einem Sachverständiger zur Verfügung gestellt. Nein, ich einem vom Gericht gewählten, von der Anwaltskammer gewählten. Weil er hatte schon etliche Gutachten im Verlauf seiner beruflichen Tätigkeit, hat man die eingeholt, weil er auch der Bundeswehr die einen oder anderen Nuss zu knacken gab. Und da wollte man ihn auf der psychiatrischen Schiene auch als Soldat, wollte man ihn dann abschieben. Aber da hat er es erreicht, dass er stets positive psychiatrische Gutachten vorlegen konnte. Und die Bundeswehr hat es also nicht geschafft, ihn jetzt hier aus dem Dienst hinaus zu katapultieren. Er ist also ordnungsgemäß dann hinterher als Beamter ist er dann pensioniert worden. Aber dann kam es bei Gericht auch wieder zu solchen Problemen. So ist es. Das ist also von der Justiz aus die bösartige Methode, um aufmüpfige Rechtsanwälte hier um Reputation und Einkommen zu prellen. Und was war das Schlimmste an Ihren Äußerungen in der ganzen Sache überhaupt jemals? Vom Wortlaut oder von der Beschreibung, Formulierung? Ja, ich hatte nur das Wort Rechtsbeugung war schon das Schlimmste oder was war es? Nein, ich habe auch die fortlaufende Rechtsbeugung habe ich als Verfassungshofverrat bezeichnet. Denn wenn Rechtsbeugung als Kampfmittel gebraucht wird, um einen Rechtsanwalt in dem Sinne in die Knie zu zwingen, dann wird ja aus dem Rechtsstaat bewusst der Unrechtsstaat gemacht. Und das ist der Tatbestand des Verfassungshochverrats. Und wann haben Sie dieses Wort gebraucht? Schon mal Anfang, am Ende? Oder? Ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss haben Sie erst das Wort gebraucht. Mhm. Gab es da schon einen Widerruf? Ja. Also bevor dieser Widerruf kam, hatten Sie bloß von Rechtsbeugung und fortlaufender Rechtsbeugung. Von fortlaufender Rechtsbeugung. Und dann habe ich weiß, als ich 3 Verfassungsbeschwerden, die eigentlich nicht verloren gehen konnten, dann im Januar 1984 verloren habe, da wusste ich, dass die Gegenseite bis zum Verfassungsgericht sich rückgekoppelt hatte, dass ich also keine Chance mehr hatte. Und das habe ich dann die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts habe ich dann als Verfassungshochverrat bezeichnet. 3 Stück. Dazu stehe also erstmal 3 und hinterher kamen noch einige. Dazu stehe ich aber auch. Hatte das Bundesverfassungsgericht sich irgendwie geäußert oder nicht? Ja, der von mir so gescholtene damals Sachbearbeiter war Vizepräsident Zeitler. Der hat dann ausdrücklich die Anwaltskammer angeschrieben und gesagt, sie sollte mich hier aus dem Berufsstand entfernen. Was ich aber auch nur später durch Akteneinsicht dann festgestellt habe. Um es zeitlich etwas einzuordnen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass meine eingelegte Beschwerde nicht begründet ist, die fiel im März 1987, also wenige Wochen nachdem ich hier Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte. Die Hauptfrage lautete damals, ob ich als Anwalt berechtigt bin, auch mit harten Vorwürfen, also sogenannten Standeswidrigkeiten, die Mandanten zu schützen, wenn es anders nicht möglich ist. Und jetzt hat im Juli 1987 in einem schon seit 6 Jahren vor dem Verfassungsgericht währenden Verfahren, haben die Verfassungsrichter genau das entschieden, was ich immer entschieden haben wollte. Nein, der Anwalt ist verpflichtet, notfalls mit harten Worten, seine Mandanten hier, die Rechte seiner Mandanten zu schützen, wenn es anders nicht möglich ist. Und sie haben eine entsprechende Verfassungsbeschwerde für begründet erklärt, wo man dem Anwalt, der das getan hat, hier eine Standeswidrigkeit angelastet hat. Das hätte man in Ihren Fällen auch so urteilen können. Nicht können müssen, weil derselbe Sachbearbeiter, der in meiner Sache anders entschieden hatte, hatte längst 6 Jahre das Verfahren, das er ausführlich zu bearbeiten hatte, ja, auf seinem Schreibtisch und wusste, dass er 4 Monate später in einem ganz bekannt gewordenen Verfahren, dass er das Gegenteil dessen hier urteilen würde, was er in meiner Sache geurteilt hat. Das ist also ein wirklich lupenrein zu beweisender Rechtsbruch des Verfassungsgerichts, worauf ich immerhin hingewiesen habe. Wie heißt der Fall, der danach kam, wo es anders entschieden wurde? Ist der berühmt geworden? Der ist sehr berühmt geworden, da weiß eigentlich jeder Anwalt, weil es ja eine Änderung der damaligen Rechtsprechung war. Man hat also beispielsweise gesagt, dass hier Anwaltsstandesrecht ist, also kann kein Recht sein, das hier dem allgemeinen Recht hier vorgehen kann, sondern das allgemeine Recht hat Vorrang vor Anwaltsstandesrecht. Und das ist also eine ganz berühmt gewordene Entscheidung, die seitdem gilt und ich habe mich darauf berufen, aber niemals ist. Von dieser Entscheidung aus ist mein Antrag auf Wiederzulassung dann korrekt beschieden worden. Wie viele Zeitungen haben in dieser ganzen Angelegenheit über Sie berichtet? Ich schätze zwischen 12 und 15, und zwar sogar überregionale Zeitungen wie Frankfurter Die Zeit, Die Welt, Frankfurter Rundschau, Stuttgarter Zeitung und dann alle regionalen Zeitungen hier. Auch die teilweise sozusagen die Stadtanzeiger. Alles hat sich damals um den Fall Schmidt gekümmert. Wie sah es denn aus? Hat man denn neutral berichtet? Neutral bis wohlwollend. Ich kann mich da eigentlich nicht beklagen. Die Zeitungen haben mir auch mit Leserbriefen sehr viel Raum gegeben. Aber das hörte dann schlagartig auf, als ich dann beim BGH verloren hatte. Da war das Interesse der Zeitungen von einem Tag auf den anderen absolut null und man ist zur Tagesordnung übergegangen, obwohl die Begründung des BGH, weshalb ich hier nicht mehr Anwalt sein dürfte, jeden eigentlich mehr als überrascht hat. Sie hatten auch keine Mithelfer damals gehabt, waren auf sich allein gestellt? Eigentlich ja. Ursprünglich hatte ich einen Professor aus Marburg, der auch einen sehr guten Schriftsatz hier abgefasst hat. Aber da ist Folgendes passiert. Er hatte mit dem Sachbearbeiter den Fall Schmidt durchgesprochen und es hieß, jawohl, Sie haben uns überzeugt, wir lassen Herrn Schmidt wieder zu. Das heißt, die belastende Verfügung auf Entziehung seiner Berufszulassung wird zurückgezogen. Und das hat er mir dann freudestrahlend am Telefon berichtet. Am nächsten Tag rief er an und sagte, was seid ihr aus Rheinland-Pfalz, was seid ihr für Leute? Gestern habe ich mit dem Sachbearbeiter gesprochen und diese Vereinbarung getroffen. Heute rief er mich an, es sei eine politische Sache, die Politik würde ihm da nicht folgen. Die Politik würde ihm nicht folgen. Rechtlich gesehen, und das wäre eine politische Entscheidung und er könnte nicht zu seinem Wort stehen. Daraufhin hat mein erster Bevollmächtigter auch, weil die Sache ihm zu aufwendig jetzt zu werden drohte, hatte das Mandat niedergelegt und ich war dann vor dem Anwaltsgerichtshof in Koblenz und vor dem BGH auf mich alleine gestellt. Das war auch der Widerspruch, dass man mich zwar in eigener Sache als sachkundig angesehen hat, mich zu vertreten, aber dennoch hier eine Fremdvertretung von mir, obwohl es nie eine Beanstandung gab, für unzulässig hielt. Aber eigentlich waren Sie ja zu dem Zeitpunkt sachkundiger als das Bundesverfassungsgericht, da Sie das bereits in die Tat umgesetzt haben, was das Bundesverfassungsgericht 4 Monate später dann selbst bestätigt hat, richtig? So kann man das sagen, ja. Das war meine Auffassung, wurde voll vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, aber trotzdem, die Politik hat sich nicht beirren lassen und ist bei ihrer abstrusen und wirklich definitiv rechtsbeugenden Auffassung geblieben. Ja, man braucht wahrscheinlich für die Zukunft immer noch das Druckmittel, damit niemals ein Rechtsanwalt sich ein bisschen zu weit hinaus traut. Das ist jedenfalls die Quintessenz des Falles Schmidt. Wer sich hier gegen die Macht stellt, der muss abgestraft werden, möglichst spektakulär, damit hier er das negative Beispiel für alle möglichen Nachahmer dann wird. Ja, da kann man eigentlich fast sagen, dass die Medienberichterstattungen noch ihren Beitrag dazu geleistet haben, weil man es bekannt gemacht hat. Und dieses Urteil, das 4 Monate später kam, das hätte man ja eigentlich dann wieder aufgreifen müssen, ne, in den Medien. Richtig. Wenn man geschrieben hätte, Herr Friedrich Schmidt hat ja laut Bundesverfassungsgericht von Anfang an Recht gehabt. Hat man darüber auch so umfangreich berichtet? Überhaupt nicht mehr. Kein Wort mehr, gar nichts mehr. Dann war offenbar war das dann ein Wink der Medien, dass der Fall Schmidt abgeschlossen sein müsse, obwohl durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ja der Fall Schmidt wieder top aktuell geworden ist. Was war in dieser Entscheidung so etwa enthalten gewesen? Was können Sie daraus zitieren? Inhaltlich. Da hatte man doch auch sich über eine scharfe Wortwahl. Ja, natürlich. Inhaltlich hat man mich in meiner Rechtsauffassung vollkommen bestätigt, dass der Anwalt sogar verpflichtet ist, mit scharfen Worten für die Rechte und Grundrechte seiner Mandanten zu Felde zu ziehen, wenn die Gegenseite, die Staatsinstitutionen, anders nicht zur Vernunft zu bringen sind. Also das war ein 100% der Sieg, den aber hinterher die Politik wieder total verwässert hat. Und zwar hat man einfach dann die Gesetzeslage verändert und hat im Falle Schmidt meinen Antrag auf Wiederzulassung damit beschwert, dass ich, obwohl kein Psychiater je meine Krankheit festgestellt hat, dass ich jetzt von einem Psychiater der Wahl der Justiz hätte ich ein teures Gutachten vorlegen müssen, dass ich wieder vollgesund wäre. Und das ist aber auch nicht möglich, weil Sie ja schon wieder einen Sachverständigen hatten, der Ihnen etwas Schriftliches bestätigt hat. Trotz dieses neuen Urteils hat er Ihnen geschrieben, er könne Ihnen kein positives. Ja, das hat eben damit zu tun, und die Rechtslage sagt das ja deutlich, es ist von einem großen Komplott zwischen Politik, Justiz und Psychiatrie auszugehen. Es ist immer so, wenn man lügt, dann geht es nur bis zu einem gewissen Punkt, es sei denn, man hat die Macht und kann dann den Sack zubinden. Und so haben sie es gemacht. Sie haben hinterher mit der Regelung des Gesetzgebers, die aber hundertprozentig und schwerwiegend verfassungswidrig war, hat man mich einfach dann aus der weiteren anwaltlichen Vertretung ausgeschlossen. Hat man das bei Herrn Klaus Plantico genauso gemacht? Genauso, in demselben Umfang. Wer sich also gegen die Justiz stellt, früher im Kaiserreich hieß es, wer jedem Staat entgegentrat, wird nimmer mehr Regierungsrat, aber das ist heute... Es gibt noch einen anderen Spruch von Adolf Hitler, den ich mir zu Hause ausgedruckt habe. Und es soll ein jeder für alle Zeit oder in Zukunft wissen, so ähnlich heißt es, dass wenn er die Hand zum Schlag gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist. Kennen Sie den Spruch? Nein, kenne ich nicht, aber klingt... Der gilt also, noch, ne? Ja, der gilt noch, ja. Überhaupt, Justiz und braune Vergangenheit ist ja ein Thema, das noch kaum aufgearbeitet ist. Und offenbar hat man Gründe, weil eben die Justiz heute vielleicht noch brauner ist, als sie je war. Pause. So. So. Nun sind Sie und der Herr Plantico ja, wie wir seit einigen Tagen wissen, auch nicht mehr die Einzigen. Es hat ein weiterer Rechtsanwalt Sie telefonisch kontaktiert, dem auf ganz sonderbare Weise die Zulassung entzogen wurde. Den Sachverhalt kennen Sie ja schon. Ja, also der Sachverhalt ist mir so dargestellt worden, dass man diesen Anwalt über die Bestimmung jetzt die Anwaltszulassung entzogen hat, die am häufigsten angewandt wird, seiner angeblichen wirtschaftlichen, seines wirtschaftlichen Zusammenbruchs, dass er dann für die Mandanten eine Gefahr ist, wenn er Geld, das dem Mandanten zusteht, nicht sofort an diese zurückzahlen kann. Das ist natürlich ein, oftmals kann man das als gute Möglichkeit dann auch vortäuschen. Und hier scheint es so gewesen zu sein, denn das Finanzamt hat hier mit überstürzten Steuerfestsetzungen hier eine Forderung aufgebaut, die so gar nicht begründbar ist. Der Rechtsanwalt hatte aber auch einmal es gewagt, gegen einen Richter vom Landgericht vorzugehen, hat er mir in einem Telefonat erzählt. Ja, und das so war wahrscheinlich auch schon der Grund, dass man sich gedacht hatte, wir kriegen auch dessen Zulassung wieder kaputt. So ist das. Die Justiz ist allmächtig bei uns im Land. Sie kann die Sachverhalte nach je nach Gesetz sich so zurechtlegen, dass eigentlich dann jeder und insbesondere jeder Rechtsanwalt ihr dann zum Opfer fällt. Das nennt man Justizdiktatur und dagegen habe ich mich aufgelehnt und jeder Anwalt, der das auf seine Art macht, muss eben mit demselben losrechnen, dass er bald nicht mehr Anwalt sein kann. Waren Sie irgendwann einmal in diesem Sachverhalt schon mal zornig geworden, seit ich Sie in diesen Dingen befragt habe? Sind Sie nicht ein einziges Mal zornig geworden? Sind immer sachlich geblieben? Haben immer die Begriffe der Gesetzlichkeit angewendet? Rechtsbeugung, Verfassungshochverrat sind ja Begriffe, die Sie gar nicht kreiert haben. Und Korruption, das gab es alles schon. Haben Sie ja alles richtig angewendet in den richtigen Sachverhalten? Sind Sie jemals zornig gewesen diesen Leuten gegenüber? Der Justiz oder den Richtern gegenüber? Bösartig oder sowas? Nein, war ich nicht. Ich habe also immer die Form gewahrt. Im Anfang zu sehr, sage ich mal, da war ich vielleicht noch zu gut erzogen und habe auf Formen besonders Wert gelegt. Aber dann habe ich hinterher, das war vielleicht dann auch das Aha-Erlebnis bei den Richtern, dass ich dann mich auch deutlich zur Wehr setzen musste, weil es nicht anders ging. Und dann habe ich natürlich mit den entsprechenden Fachausdrücken, wie Sie gesagt haben, permanente Rechtsbeugung und Verfassungshochverrat und entsprechend gearbeitet. Wussten Sie, dass Herr Bossi da ganz anders gewesen ist? Dass er auf dem Gerichtsflur schon mal so rumgeschrien hätte oder beinahe? Ich weiß, dass Bossi viel emotionaler und impulsiver ist und er musste sich deshalb auch ein paar Mal bei höheren Justizbeamten sich entschuldigen, weil er hohe Richter, hohe Staatsanwälte als Trottel oder Nichtskönner oder sonst was bezeichnet hat. Das habe ich also nie gemacht. Obwohl es, ich sag mal, Anlässe genug gegeben hätte. Aber er ist vielleicht noch Rechtsanwalt? Er ist immer noch Rechtsanwalt. Weil und zwar er berühmter ist? Bewundernswert, nicht nur berühmter, er ist auch ziemlich einzigartig, weil er noch mit 86 oder 87 Jahren voll praktiziert. Aber eigentlich hätte er ja genug Stoff bieten können, dass man bei ihm das Gleiche versucht. Wenn er bloß nicht so bekannt wäre, wäre er wahrscheinlich gar nicht mehr Rechtsanwalt. Das ist gut möglich, obwohl er auch etliche Kämpfe mit seiner Rechtsanwaltskammer durchgefochten hat. Aber das waren dann meistens nicht so rechtsgrundsätzliche, sondern sie haben ihm seine PR übel genommen, dass er in vielen Zeitungen abgedruckt war und haben also die anwaltliche Zurückhaltung hier bei Herrn Kollegen Bossi offenbar immer wieder eingefordert und ihn deshalb auch mit Verfahren überzogen. Aber dass er seine Berufszulassung verlieren sollte, so eng war das nie. Was machen Sie dafür, dass Sie wieder Rechtsanwalt werden? Ja, eigentlich habe ich alles gemacht, ich habe wieder den Anträge gestellt, die unwiderleglich sind. Ich habe den Gerichten nachgewiesen, dass die Gesetze, die meine Pflicht zur Vorlage eines psychiatrischen Gutachtens bestimmt haben, dass diese Gesetze offensichtlich nichtig sind als Maßnahmegesetze. Das waren auch die Gesetze kamen gerade dann zur Anwendung und sind gemacht worden, als ich hier beim Bundesgerichtshof wieder meinen Antrag auf Wiederzulassung gestellt habe, den man nach Rechtskriterien nie hätte zurückweisen können. Also ich sehe hier ein gesamtes politisches Komplott, das mit einem Rechtsstaat und mit einer Diktatur nicht mehr zu vereinbaren ist. Übrig bleibt ja auch, dass Sie ja eigentlich mit diesem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Richtern eine Ohrfeige erteilen könnten, weil sie ja alle geschlossen falsch geurteilt haben. Ja, richtig. Aber das wäre eine Blamage. Auch wenn Sie jetzt wieder gewinnen. Es wäre eine Riesenblamage für das System. Und das System müsste dann hohe Schadensersatzleistungen aufbringen und das wollen sie unter allen Umständen bis zum offenen Rechtsbruch vermeiden. Ist bei Ihnen auch die Verjährung bis 30 Jahre anwendbar, wegen irgendwelcher sogenannten arglistigen Täuschungen oder sowas in der Art in der Sache machbar? Oder kann man sagen, Sie könnten dann bloß bis 3 Jahre Schadenersatz fordern? Es gibt ja die Verjährungsfristen 3 Jahre und 30 Jahre. Ja, in dem Falle wäre natürlich die 30-jährige Verjährungsfrist anzuwenden. Das heißt, die Justiz müsste etliche Millionen aufbringen. Und weil die Justiz von Hause aus hat sie vom Parlament keine Möglichkeit, kein Geld, das sozusagen im Vorhinein für irgendwelche Justizschäden dann zur Verfügung gestellt ist. Die Justiz muss in jedem Einzelfalle betteln zum Parlament, um hier, wenn sie einen Schaden verursacht hat, diesen Schaden dann auch bezahlen zu können. Wie würde man denn rechtlich erklären, dass die Verjährung nicht nach 3, sondern nach 30 Jahren möglich oder anzuwenden ist? Das ist die einfachste Erklärung ist, wenn wir keinen Rechtsstaat haben, wenn ich also vorsätzlich rechtlos gehalten werde, kann in einem solchen Unrechtsregime natürlich auch keine Verjährung laufen. Das sind Grundlagen hier unserer Rechtskultur, die völlig eindeutig sind. Hat das woanders schon mal so wurde es woanders schon mal angewendet, dass jemand gesagt hat, die Justiz hat jetzt hier falsch gehandelt, deswegen kann man sagen, geht die Verjährung bis 30 Jahre zurück? Ja, mir ist jedenfalls ein solcher Fall nicht bekannt. Es gibt einen Fall, Oberlandesgericht Hamm hat beschlossen, ja. Land Nordrhein-Westfalen muss wegen langsamer Richter bezahlen. Da ging es aber nicht so ganz. Wegen langsamer Richter, ja. Und dann aber, das war auch ein Fall, weil der Prozess, glaube ich, 16 Jahre lang nicht entschieden worden ist. Aber es hatte nichts mit Rechtsbeugen zu tun. Und diese 30-jährige Verjährungsfrist gilt bei arglistiger Täuschung? Ja, eigentlich, es kann eine Frist nur dann laufen, wenn ich hier als Geschädigter die Möglichkeit gehabt hätte, meinen Schaden hier innerhalb der Justiz geltend zu machen. Aber eine solche Möglichkeit gab es ja nicht. Also Unmöglichkeitsverlangen, kann man sagen, ne? Ja, es war unmöglich. Es war aus meiner Sicht, oder nicht nur aus meiner Sicht, wenn einmal hier ein Fall Schmidt passiert, mit einem Stillstand der Rechtspflege, dann ist natürlich die Rechtspflege insgesamt nicht funktionabel und dann kann auch keine Frist gelten oder keine Frist ins Laufen kommen, die also meinen Schadensersatz an Anspruch dann in der Verjährung unterlegt. Aber zurzeit mangelt es nur an einem ehrlichen Gutachter, kann man sagen. Ja, ehrlich. Würde der letzte Gutachter Ihnen bescheinigen können, dass Sie Ihnen ein positives Gutachten bescheren könnte, dann hätten Sie doch die Möglichkeit. Dann hätte ich die Möglichkeit, diesen Justizkomplott jetzt offen zu legen. Und was ich dann, natürlich könnte ich daraus etliche Schadensersatzansprüche ableiten. Sie würden dann auch die versuchen, die Millionen einzuklagen? Geltend zu machen, selbstverständlich. Ich habe ja genug gelitten. Ich habe natürlich auch aus diesem finanziellen Debakel einerseits habe ich gleichzeitig Vorteile ziehen können, weil ich eben wegen Berufsunfähigkeit war ich versichert. Und deswegen habe ich mich und meine Familie über Versicherungsleistungen aus diesen Versicherungen praktisch über die Zeit retten können. Aber das ist jetzt auch alles, diese regelmäßigen Zahlungen sind jetzt abgelaufen. Wann hat der letzte Gutachter Ihnen die Mitteilung gemacht, dass er für Sie kein positives Gutachten erstellen kann? Das war im April letzten Jahres. Dieser Gutachter heißt? Professor Sass aus Aachen. Ja, der ist einfach mit dem Justizgeklüngel verbandelt und dann kann er nur in diese Richtung entscheiden, das ist keine Frage. Obwohl er auch die neuerliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begonnen hat. Die habe ich ihm ja, das war ja eigentlich schlimmer, die habe ich ihm erklärt und er hat mir in die Hand versprochen, wenn es letztlich darauf ankäme, dass er als Psychiater über meine Rechtsprobleme halt ein Gutachten machen müsste, ob meine Rechtspositionen plausibel oder nicht plausibel sind, dann würde er ein psychiatrisches Gutachten ablehnen. Aber dieses Versprechen hat er mir gegenüber gebrochen. Wie hat er es gebrochen? Ja, indem er gesagt hat, ich kann kein positives Gutachten für Sie schreiben. Er hätte nur mit einem Satz sagen können, hier die eine Partei verficht diese Rechtspositionen, der Herr Schmidt verficht hierzu konträre Positionen, aber mehr hätte er nicht sagen können. Was jetzt richtig ist oder was so falsch ist, dass man hier direkt einen psychiatrischen Defekt unterstellen muss, das hätte er gar nicht sagen können, weil ihm die Ausgangsfragestellungen fachlich überhaupt nicht klar gewesen sein können. Er ist Psychiater und kein Jurist. Zweibeinigen und vierbeinigen Freunde. Wir haben uns heute Morgen in nicht so toller Wetterlage zusammengefunden aus ganz Deutschland, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Ein Missstand, der leider in der politischen Diskussion überhaupt nicht zur Sprache kommt. Wir sind nach der Sichtweise und nach der Darlegung unserer Politiker eine Demokratie, ein Rechtsstaat von Weltgeltung. Das ist eigentlich so übertrieben und so gelogen, dass man es nur noch als Witz bezeichnen kann. Leider ist es so, dass wir seit 60 Jahren mit diesem falschen Bild sind wir großgezogen worden, dass wir einen tollen Rechtsstaat hätten. Und hier überall gibt es solche schönen Gebäude, die Amtsgericht oder Landgericht heißen. Tatsächlich muss man hier sagen, nur die tatsächliche Gerechtigkeit ist das Fundament eines jeden Staates. Nicht irgendwie ein formaler Gerichtsentscheid, der nicht überzeugen kann, der in oft genug sogar die Gesetze verletzt. Das ist nämlich der Hohn, den wir hier festzustellen haben. Die Leute, die die Gesetze einzuhalten haben als gerechte Richter, sind diejenigen, die dann oftmals die Gesetze am ärgsten verbiegen, so als ob man sagen könnte, es ist ihre Aufgabe, nicht Recht zu sprechen, sondern Urteile. Und das Schlimme ist, diese Herren Juristen, die verstecken sich auch immer dahinter. Wenn sie mal völlig falsch liegen, dann heißt es ja zu den entsprechend geprellten Klägern, was haben Sie denn erwartet? Sie können doch keine Gerechtigkeit hier bei uns erwarten, Sie können nur ein Urteil erwarten. Das, liebe Freunde, ist die Perversion des Rechts, die überall hier bei uns gelebt wird, die überall leider als der Normalfall durchgeht. Es ist unglaublich, wie unsere Politiker letztendlich schon den ganzen Karren in den Sumpf gefahren haben. Sie kommen nicht mehr raus, aber was sie konnten ist, dass sie Deutschland total bankrott gemacht haben. Wir sind sozusagen das Sozialamt von Europa. Wir haben noch einige Monate, gucken wir mit der Nase, letztlich bildlich gesprochen, über dem Wasserspiegel, und dann wird uns auch die finanzielle Welle wird uns dann wegspülen, und wir haben eigentlich ein Leben voller Arbeit, das werden wir noch erleben, ist dann einfach umsonst gewesen. Pause. Neue Einstellung. Und weiter. Liebe Freunde, dass wir heute hier demonstrieren, hat auch folgenden Sinn. Die Bürger werden durch die Justiz eingeschüchtert. Heute Morgen habe ich mit unseren Freunden, bei denen ich mich bedanken muss, dass sie uns hier beschützen, habe ich gehört, Herr Schmidt, Sie können alles sagen, aber wenn aus der Versammlung irgendwelche Beleidigungen produziert werden, dann müssen wir sofort eingreifen, dann müssen wir hier die Personalien nehmen und so weiter. Ja, so weit sind wir schon gekommen. Wer sich als Bürger hier beschwert, wer sich hier, wer sagt, ich habe Rechte und die Regierung auf das totale Versagen hinweist, der beleidigt. Und genau heute werden Sie einen Prozess erleben. Ich habe seit 25 Jahren, ist es meine Erfahrung, ich habe es erlebt, dass die Justiz nicht mehr funktioniert. Eine Justiz, die nicht mehr funktioniert, produziert und sichert einen Unrechtsstaat ab. Das habe ich immer wieder zu Papier gebracht. Und deswegen hat man mich vor 27 Jahren vor Gericht gestellt. Und man hat sogar, als man meine Beweise nicht mehr, als man diese Beweise, die ich vorgelegt habe, als man die nicht berücksichtigen wollte, hat man einen Psychiater bestellt, der, ohne mich je gesehen zu haben, hat er meine Zurechnungsfähigkeit angezweifelt. Das ist wirklich finsterstes Mittelalter, aber genau nach diesem Motto geht dieses Gericht hier weiter vor. Ich habe hier bei meinen Freunden gegenüber der Kreisverwaltung habe ich recht deutlich meine Rechtsposition vertreten, und dann hatte die Landrätin nichts Besseres zu tun, als sofort Strafantrag zu stellen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe ich dann einmal, ich sag mal, den Politsumpf, wie ich ihn empfinde und wie ich ihn schon oft genug aufgedeckt habe, habe ich zur Sprache gebracht. Und das ist natürlich für einen Bürger das Schlimmste, was man tun kann, wenn man hier diese Verbrecherregierung hier letztlich an ihrer Legitimität anzweifelt. Nun, liebe Freunde, ich habe es gemacht. Ich bin noch gar nicht traurig drum. Und es ist eigentlich der Anfang, der längst überfällig war. Denn leider ist es so, wir Deutsche sind so überzeugt von der Regierung, dass sie alles richtig macht, dass sie keinen Rechtsbruch begeht, dass wir da überhaupt nicht mehr nachschauen. Und dann wundern wir uns, wenn es heißt, es wachen, wo der Herr nicht wachet, wachen die Wächter vergebens. Diese Wächter, das sind unsere Politiker, die darauf zu achten hätten, dass alles im Lande nach Recht und Gesetz zugeht, aber sie machen das Gegenteil, sie führen uns in den Ruin. Und das Schlimme ist nur, dass die Presse, die hier diese Machenschaften der Politik aufzugreifen hätte, dass diese Presse mit den Politikern unter einer Decke liegt. Und deswegen müssen wir uns sagen, wer ist denn eigentlich hier der Herr im Haus? Und da kann ich auch nur sagen, wir haben eine Montagsdemonstration. Natürlich ist die Montagsdemonstration von knapp 10 Leuten nicht zu vergleichen mit 100.000 Leuten in Leipzig. Aber es ist ein Anfang, der gemacht worden ist. Es gibt das Schneeballsystem und eigentlich die Politik ist mittlerweile derart ratlos. Und ich kann Ihnen auch eine gute Nachricht noch heute Morgen mit auf den Weg geben. Es hat in einer ganz neuen Umfrage, glaube ich, von der Zeitung, ich habe es Kultur, ist gefragt worden, wie die Deutschen sozusagen politisch, was sie denken und was sie fühlen. Und da kann man sagen, mittlerweile ist also der tumbe deutsche Bürger, der ist in den letzten Jahren, hat er sich doch sehr, sehr kundig gemacht. Beispielsweise ist gesagt worden, dass 90% unserer deutschen Bürger alles, was mit das ganze Geschehen vom 9. September 2001, dass die das als eine Machenschaft der Regierung ansehen. Und wenn dem so ist, dann ist sozusagen unsere gesamte Politik steht auf dem Kopf. Wenn nämlich eine Regierung selbst Kriegsereignisse produziert, um dann irgendwie in der Welt Krieg führen zu können, dann ist das natürlich nicht mehr durch die UNO gedeckt und der Krieg in Afghanistan ist ein solcher. Und die deutsche Regierung, die diesem Krieg jetzt beigesprungen ist, hat es nicht völkerrechtlich überprüft, was sie da überhaupt macht. Jemand, der nach unserer Verfassung einen Krieg führt, der einen Krieg, der nicht nach der UNO zulässig ist, führt, ist eigentlich, ja, nach dem Strafgesetz ist er lebenslang zu bestrafen. Stopp. Einmal Datensicherung. Das muss zwischendurch sein. Ja, gut. Jetzt geht's weiter. Das heißt also, liebe Freunde, wenn wir auch die Hälfte unserer deutschen Mitbürger hält unsere Regierung für Kriminelle. Das ist also nicht der schöne Scherz, der öfters mal bei Stadtratssitzungen gemacht wird. Ich behaupte, dass die Hälfte der hier anwesenden Stadträte kriminell sind. Und dann muss er dann wieder rufen, ich widerrufe, dass die Hälfte der Stadtratsabgeordneten hier kriminell sind. Nein, es ist viel, viel schlimmer. Die Deutschen haben längst das Vertrauen zur Regierung verloren. Und im letzten Jahr habe ich den Umschwung selbst erlebt und mitgemacht. Immer, wenn man mal in einem Gasthaus, wo man ganz fremd hinkommt, wenn man da irgendwelche Gespräche führt, kommt es sehr schnell auf die verlotterte Politik zu sprechen. Und hier ist die Hälfte der Deutschen, wenn die der Meinung sind, wir haben Kriminelle als Regierungsvertreter, dann ist ja eigentlich alles gesagt, dann wissen wir, wie weit wir gesunken sind. Und das, liebe Freunde, soll einfach mal jetzt zur Sprache gebracht werden. Noch sind wir ein kleiner Verein, klar, aber mit der weiteren Erwärmung, wir werden nur für schönes Wetter sorgen und dann hier vor diesem Amtsgericht in Wittlich, ich habe den Eindruck, dass also hier noch ein ganz gesunder, brauner Sumpf und ein ganz, ja, dass das also hier der Odem weht aus vergangener Zeit, wo es nicht um Recht und Gerechtigkeit geht, sondern wo es nur darum geht, der Staatsgewalt immer hier Gehör zu verschaffen, notfalls durch ein Strafurteil. Also wir sind politisch gesehen, stehen wir wieder ganz am Anfang. Wir haben keine Demokratie, wie viele, viele Professoren sagen. Wir haben keinen Rechtsstaat. Alles, auf das wir stolz sein könnten oder vielleicht bis vor 10 Jahren noch sogar stolz waren, ist alles das ist Schall und Rauch. Und das muss mal gesagt werden. Ich bedanke mich insbesondere bei den Weitgereisten, hier bei den lieben vierpfotigen Freunden und den beiden Führern. Ich denke, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Na, ich darf mich gleich mal hier bei dem Gericht mal zeigen. Ich habe da einen Antrag gestellt auf Befangenheit. Das heißt, ich kann Ihnen heute höchstwahrscheinlich keine längere Gerichtsverhandlung bieten, denn die werden also schnell dann die Akten zusammenklappen und dann über die Befangenheit entscheiden. Dann würde ich sagen, dann könnten wir uns, wenn dem so ist, dann könnten wir uns noch danach wärmen. Ich habe also hier versucht, in der Nähe ein entsprechendes Café zu finden. War nicht. Nee, aber ich habe, wenn wir jetzt aus Wittlich rausfahren, da haben wir ein McDonald's oder wie heißt es? Dann haben wir einen McDonald's und dann haben wir eben, da können wir uns mit einem heißen Kaffee und wer eben noch eine große Strecke hat, auch gerne mehr, können wir uns dann verproviantieren. Jedenfalls, wir haben einen Anfang gemacht, wir haben eine illegale Staatsmacht, denn die Staatsmacht geht vom Volke aus, was aber hier beispielsweise praktiziert wird. Es gibt keinen vom Volk gewählten Staatsanwalt, es gibt keinen vom Volk gewählten Richter und von daher können wir auch nur sagen, wenn das Volk nicht seine eigenen Rechte auch einfordert, dann hat es eben Pech gehabt. Und wir wollen jetzt dem Volk zeigen, welche Rechte es hat und wohin die demokratische Reise zu unserer aller Vorteil gehen kann und zu unserer aller Schaden bis jetzt gegangen ist. Ich danke euch. Ja, ja.